Morning, my friends. Guten Morgen, meine Freunde. So we've seen that if you act like there is no reaping and no sowing and reaping, then you fool yourself. Wir haben gesehen, dass du dir etwas vormachst, wenn du so handelst, als gäbe es kein Säen und Ernten. And you're also mocking God. Und du verspottest auch Gott. You know, you don't have to believe a spiritual law for it to work. Du brauchst nicht an die Wirksamkeit eines geistigen Gesetzes zu glauben, damit es funktioniert. You see, Paul did not say, hey people. Denn Paulus sagte nicht, hey Leute, you have to walk by appropriating faith in the law of sowing and reaping. Ihr müsst beim Gesetz von Saat und Ernte im nehmenden Glauben leben. He never said that. Er hat dies nie gesagt. He made a simple statement of fact that whatever you reap, so is exactly what you will reap. Er machte eine einfache Aussage der Tatsache, dass was auch immer du säst, wird genau das sein, was du ernten wirst. You know, this is one of the laws that you don't have to declare it and get hold of it by faith. Das ist eines der Gesetze, die du nicht im Glauben deklarieren und in Besitz nehmen musst. Just like the law of gravity. Es ist einfach wie das Gesetz der Schwerkraft. You don't have to walk around declaring and appropriating the law of gravity. Du musst nicht umhergehen und das Gesetz der Schwerkraft deklarieren und in Besitz nehmen. It's written in the universe. Es ist im Universum geschrieben. And just exactly the same way is the law of sowing and reaping. Und genau so funktioniert das Gesetz von Saat und Ernte. Look, there is one word in there that's a very important key word. Es gibt ein Wort, das ein sehr, sehr wichtiges Schlüsselwort ist. Paul says, Paulus sagt, don't be deceived, whatever a man sows, he will reap. Irrt euch nicht, denn was auch immer ein Mensch sät, das wird er auch ernten. That means that you will always get back in the harvest exactly according to the seed that you've planted. Das bedeutet, dass du in deiner Ernte immer das bekommen wirst, was du in deiner Saat gepflanzt hast. But be careful. Sei vorsichtig. You know why? Weißt du warum? Because the harvest is so much greater than the seed you've planted. Weil die Ernte so viel größer ausfällt als die Saat, die du gepflanzt hast. You see, when you plant one strawberry seed, you're not just going to get one strawberry. Wenn du einen Erdbeersamen gepflanzt hast, wirst du nicht nur eine Erdbeere bekommen. You get a strawberry plant with a whole bunch of strawberries. Du bekommst eine Erdbeerpflanze mit einem ganzen Haufen an Erdbeeren. And once we understand that, we will be very careful about our sowing. Wenn wir das einmal verstehen, werden wir mit unserer Saat sehr vorsichtig umgehen. You know, in the material world, I've sown so much. In der materiellen Welt habe ich so viel gesät. I've sown cars into people's lives. Ich habe Autos in die Leben der Menschen gesät. I've sown the rent into people's lives. Ich habe die Miete in die Leben der Menschen gesät. I've sown vacations into people's lives. Ich habe Ferien in die Leben der Menschen gesät. And I remember one year, und ich erinnere mich in einem Jahr, when we decided to give the money that we had for our vacation, als wir uns entschieden, das Geld, das wir für unsere Ferien hatten, we're gonna give it away to a pastor and his wife so that they could have a vacation. Einem Pastor und seine Frau zu geben, damit sie Ferien machen können. Because they didn't have the money. Denn sie hatten das Geld dazu nicht. You know, and we just, Debbie and me are happy to do that. Debbie und ich sind glücklich, dies zu tun. You know, we thought, okay, we don't need a vacation. Wir dachten, okay, wir brauchen keine Ferien. And we didn't tell anybody. Nobody knew that. Wir haben es niemandem gesagt. Niemand wusste davon. That same year, genau in diesem Jahr, somebody came to us and said, kam jemand auf uns zu und sagte, Reinhard, you and your family have to take a vacation. Reinhard, du und deine Familie, ihr müsst Urlaub machen. Including your boys. Eure Jungs mit eingeschlossen. And I'm gonna pay for it. Und ich werde es bezahlen. You know, and I remember I sat at the table. Ich erinnere mich, ich saß am Tisch. As I had dinner with this man. Und aß mit ihm zu Abend. And I thought, does he even know what he's saying? Und ich dachte, weiß er überhaupt, was er sagt? I said to him, me and my wife, we live in Brazil, but our boys live in America. Ich sagte, meine Frau und ich wohnen in Brasilien, unsere Jungs leben in Amerika. So wherever we go, it's going to be expensive. Wo auch immer wir hingehen, wird es teuer sein. And the guy said, doesn't matter, I will pay. Der Mann sagte, es spielt keine Rolle, ich werde bezahlen. And you have to spend all the money on the vacation or you have to give it back to me. Und ihr müsst alles Geld in den Ferien ausgeben oder ihr müsst es mir zurückgeben. You know, that year we had the most incredible vacation with our boys. In diesem Jahr hatten wir die unglaublichsten Ferien mit unseren Jungs. We still talk about it. Wir sprechen noch heute darüber. And the guy actually paid us in reais. It was 50,000 reais. Der Mann bezahlte in reais und er bezahlte 50.000 reais. At that time it was about 10,000 euros. Damals waren dies ungefähr 10.000 Euros. You know, and when people heard about that blessing that we got. Wenn die Menschen von diesem Segen hören, den wir hatten. You know, one guy said, "Man, you're so lucky." Weißt du, ein Mann sagte, Mann, ihr habt so Glück. You know, I didn't even think about the harvest, honestly. Ich habe nicht einmal an die Ernte gedacht, ehrlich. Because I didn't sow a vacation into this pastor and his wife so I would reap anything. Ich habe nicht Ferien in diesen Pastor und seine Frau gesät, damit ich etwas ernten werde. I just did it because I love to be generous. Ich habe es einfach getan, weil ich es liebe, großzügig zu sein. But as this guy said, man, you're so blessed, so lucky. Jedoch als dieser Mann sagte, du bist so gesegnet, du hast so Glück. You know, I wish I could have a vacation like this. Ich wünschte, ich könnte solche Ferien machen wie du. Debbie immediately responded. Antwortete Debbie sofort. She said, well, we sold a vacation, so now we reap one. Sie sagte, wir haben Ferien gesät, so ernten wir nun Ferien. But you know, the harvest was so much better and so much greater than the actual seed we planted. Weißt du, die Ernte war so viel größer als die Saat, die wir gepflanzt hatten. Look what Jesus said in Matthew chapter 7, verse 12. Schau, was Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 12. He says, therefore, whatever you would man to do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. People call this the golden rule. Menschen nennen dies die goldene Regel. But you know, I call it sowing and reaping. Ich nenne es Saat und Ernte. When you interact with people, always ask yourself this question. Wenn du mit Menschen zu tun hast, dann stelle dir immer diese Frage. Do I wanna reap what I'm about to sow? Will ich das ernten, was ich gerade sehe? Ask yourself the question. Stelle dir diese Frage. If you want to be unforgiving, wenn du unversöhnlich sein willst, if you want to hold grudges, wenn du Groll behalten willst, if you want to criticize the people around you, wenn du die Menschen um dich herum kritisieren willst, ask yourself, is that the harvest that you would like to reap? Dann frage dich, ist das die Ernte, die ich einbringen will? If you don't plant the seed. Wenn nicht, dann pflanze nicht den Samen. And if you do, plant it. Wenn du das willst, dann pflanze ihn. Not complicated. Es ist nicht kompliziert. More we continue. Morgen fahren wir weiter.